Hallo Fans, hier ist Michael Schrader, Fanbeauftragter VfL Wolfsburg. Ihr hört das Wölferadio. Wölferadio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Dort, 3-1, schöner kann man das nicht spielen. Not in the complete defense. Brilliant stuff. Oh, it's got in for the goal of the season. Hallo liebe VfL-Fans, herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe des Wölferadio. Ja, bittere Last-Minute-Niederlage gegen Hertha BSC. Ja, und da müssen wir natürlich drüber reden hier im Fankreis, auch was das für mögliche Konsequenzen birgt. Und dann reden wir aber natürlich auch schon wieder über das kommende, ja wahrscheinlich richtungsweisende Spiel für den VfL beim SC Paderborn am Sonntag. Und da habe ich die Pia Pahlmann zu Gast, die uns da ein bisschen was drüber zu erzählen hat. Kurze Arme, keine Kekse. Zweiter Ball bei Hertha. Skelet Red. Vujic bringt die Flanke rein. Und da ist Luke Bakio und er hebt ihn rüber. Nein! Rüber. Und da fällt das Tor für Hertha BSC. Kein Abseits, Tor für Hertha BSC. Das gibt es doch nicht. 2-1. Und wir schlagen uns wieder selber am heutigen Nachmittag. Man kann es leider nicht anders sagen. Aus dem Nichts macht Hertha BSC hier 2 Tore. Ja, so hat sich's angehört. Kurz vor Ende der Partie, Roy und ich, ihr habt den ja wahrscheinlich erkannt, unsere Vereinslegende Roy Präger am Wölferadio Arena Live-Mikro. Wir haben uns ein bisschen doof angeguckt, möchte ich mal sagen. Und natürlich gibt's viel Redebedarf auch noch im Nachgang. Ist ja auch einiges noch passiert. Wenn wir alles aufarbeiten hier im Wölferadio. Und dazu habe ich mir kompetente Gäste eingeladen. Und ihr hört es vielleicht schon, ich sitze nicht in der heimischen Butze, sondern wir sitzen hier im Fansaal des VfL. Mussten umziehen aus dem Supporters Container, weil vor der Tür die Bauarbeiter gewerkelt haben. Und nichtsdestotrotz haben wir jetzt hier unsere Ruhe gefunden, um einmal über den VfL zu sprechen. Und das ist einmal Stefan Hein von den Supporters und von La Familia. Grüß dich, Stefan. Moin, Lenny. Ja, und Wolfsburg-User Timo ist mal wieder zu Gast. Vielen Dank. Ja, guten Abend. Guten Abend, da sagt er noch. Das Wetter draußen passt zur Stimmung. Insgesamt alles irgendwie ein bisschen kalt und nass und durchwachsen und so weiter. Ja, Eindruck vom Spiel, Timo. Sag mal, also dass es scheiße war, müssen wir nicht durchkauen, aber so ein bisschen das mal einordnen, Leistung und Spiel aus deiner Sicht. Ja, das natürlich war sehr enttäuscht am Ende des Spiels, besonders nach dem sehr späten Gegentreffer noch zum 2-1. Ich denke, man könnte es so ein bisschen mit Kovac sagen, wenn man ein Spiel nicht gewinnen kann, dann sollte man es zumindest nicht verlieren. Und das hätte man dort. Das sind aber auch schon wieder 3 Euro, wenn ja. Man sagen, was das angeht. Und das ist uns halt nicht gelungen, weil wir uns wie in den letzten Spielen halt auch hinten einfach sehr, sehr schlafmützig und sehr, sehr schlecht angestellt haben. Und das ist natürlich sehr, sehr bitter, wenn das so eine Konstante ist in den Spielen. Und das Gefühl, dass in jedem Spiel hinten in der Defensive entscheidende Zweikämpfe nicht gewonnen werden oder teilweise Laufwege nicht mitgegangen werden und man dann ein Spiel dadurch verliert. Ne? Stefan, war viel auch die Rede von, ich sag mal jetzt Mentalität oder Einstellung, was auch zu lesen war. Wie bewertest du das? Sind das die Problematiken auch gewesen aus deiner Sicht oder eher so im spieltaktischen Bereich, wie Timo es gesagt hat? Die Frage sollte lauten, welche Einstellung momentan bringen die sogenannten Profis? Keine Einstellung auf dem Platz. Woran machst du das fest? A, zu viele Fehler, sie liefern keine Leistung mehr ab. Ja gut, das kann ja andere Gründe haben, muss ja nicht an der Einstellung liegen. Das kann ja auch in die Richtung gehen, ich bin nervös oder ich habe eine Formkrise, was weiß ich was, sowas in dem drin. Muss ja nicht unbedingt sagen, ich habe heute keinen Bock, um es mal ganz platt zu sagen. Ja, aber die sind nicht erst seit gestern Profis. Mhm, das stimmt wohl. Daher sollten sie eigentlich ihre Arbeit können. Ja, Timo, Arbeit können. Fakt ist, und das sagen ja die Spieler selber, wir müssen es alle irgendwie besser machen. Aber wie viel, gerade auch, weil du das ja auch häufig kommentierst in Wolfsburg, wie viel tiefer liegt die Problematik aus deiner Sicht? Außer einfach, wir müssen einfach besser Fußball spielen. Ja, ich würde noch mal was zu dem Thema Einstellung eben sagen. Und zwar, ich persönlich habe nicht das Gefühl, dass es den Spielern an der Einstellung oder am Willen oder so mangelt. Ich denke, also ich war auch in Köln dabei und man hat schon gesehen, dass auch bei dem 3-0, wie es dann auch in der PK gesagt wurde, dass die Mannschaft immer noch alles versucht hat. Sie hat ja dann auch das 3-1 zumindest gemacht und Steffen hatte auch eine Riesengelegenheit, noch das 3-2 zu machen. Und auch gegen Hertha muss ich eigentlich sagen, dass ich eine Mannschaft gesehen habe, die schon leidenschaftlich auch in die Zweikämpfe gegangen ist. Und ich hatte es, also ich habe eigentlich ein wirklich leidenschaftliche Mannschaft gesehen. Ich habe auch eine Mannschaft gesehen, die wollte, die gekämpft hat. Stefan schüttelt schon so ein bisschen mit dem Kopf gerade, aber das können wir gleich noch drüber reden. Also zumindest, wenn man es jetzt mal auch vergleicht, ist ja auch ein Vergleich, der im Block kommt, so zu Labbadia. Und das ist ja auch so dein Thema so ein bisschen. Früher war alles besser. Ich reite hier Morden und Brandschatzen durch den Allerpark, habe ich gesagt. Nee, ich sehe das nämlich ganz genauso, dass die Mannschaft unter Labbadia jetzt auch nicht da, zumindest nicht mehr gekämpft oder so. Ich glaube, das Problem ist einfach, dass man durch diese Umstellung von diesem Glasner-System mit der Dreierkette und jetzt zur Viererkette, dass man die Mannschaft damit einfach mitten in der Saison so ein komplettes System zu ändern, ist einfach sehr, sehr, sehr, sehr ungünstig. Besonders vor dem Hintergrund, dass ja am Anfang gesagt wurde, so der neue Trainer kommt, der macht jetzt ein neues System. Das kann er ja auch machen, wenn das so sein System ist. Dann sollte man das meiner Meinung nach auch durchziehen. Und es war ja nicht so, dass wir katastrophal schlecht gespielt haben. Wir haben halt keine Chancen gehabt, so. Aber wenn er halt die Spiele 1-0 am Ende gewinnst, sind ja auch 3 Punkte, ne? Und ich sag mal lieber... Er will aber heute, ne? Lieber 1-0 gewinnen als 3-1 verlieren gegen Köln und halt... Oder gegen Bremen auch so eine Geschichte, ne? Oder gegen Schalke war es, glaube ich, 20 Schüsse aufs Tor oder 20 Torschüsse. Also es ist die Effektivität, sagen wir es mal so. Ja. Aber wenn ich dich jetzt hier richtig, wenn ich jetzt zu meiner Linken gucke, Stefan so ein bisschen mit dem Kopf geschüttelt, also das siehst du nicht so ganz so einfach, würde ich sagen. Nicht wirklich. Wenn wir jetzt dieses Thema mal vergleichen, 3-4-3, 4-5-1 oder was auch immer hier gespielt wird, weil die Spieler machen sich das meiner Meinung nach zu einfach. Die Spieler haben gefordert, wir wollen jetzt ein neues, zum alten System von Labbadia. Der Trainer wechselt. Wäre ich der Trainer gewesen, ich hätte es nicht gewechselt. Es gibt auch Verantwortliche, die sagen, ich hätte nicht gewechselt. Ich hätte die Spieler dazu verpflichtet, das zu leisten, was sie können. Und das verstehe ich unter teilweise sogar unter Leistungsverweigerung. Ja, ist ein interessanter Punkt, weil das auf einem ganz anderen, Gebiet passiert. Können wir gleich auch noch mal ein bisschen vertiefen, weil wir das natürlich auch jetzt einmal noch mal mit Fakten unterfüttern wollen, wie der VfL insbesondere gegen Hertha unterwegs gewesen ist. Also unterm Strich 20-9 Torschüsse, also das ist schon mal wieder eher so ein Beleg dafür, wir treffen eigentlich die Butze nicht. Ja, wenn du das machst, dann muss dann tatsächlich auch mal mehr als einer reingehen. Also Ertrag und Aufwand stehen da in keinem Verhältnis. Und die Gegentore sprechen natürlich für sich, wieder mal eine Standard und natürlich dann auch das Tor in der letzten Minute. Aber ansonsten die Zahlen, die Lenny-Serie ist gerissen, mal zur Abwechslung. Der VfL ist nämlich 3 Kilometer mehr gelaufen als der Gegner und hat trotzdem das Spiel verloren. Das spricht eigentlich eher dafür, dass man viel ins Spiel investiert hat, oder Stefan? Oder würdest du das gar nicht daran festmachen? Gewinnt man, wenn man mehr läuft? Ist Griechenland Europameister geworden, indem sie mehr gelaufen sind? Statistisch, oder also was den VfL angeht, vor allen Dingen in der letzten Saison, deswegen habe ich mir den Spaß ja gemacht, der VfL hat, glaube ich, in 30 Spielen, wo er mehr gelaufen ist als der Gegner, dann auch entsprechende Punkte erzielt. Ja, also beziehungsweise hat er einen Effekt darauf, ob der VfL mehr oder weniger gelaufen ist. Das war in 30 Spielen der Fall. Und dann kann man schon sagen, das hat da schon was mit zu tun, finde ich. Und wie oft laufen sie den Ball hinterher? Ja, das ist natürlich eine andere Frage. Also ich kann laufen und habe den Ball und ich kann laufen und ich habe den Ball nicht. Es wird beides mit reingezählt. Mhm. Ja, das stimmt natürlich. In dem Fall geht ja für den Gegner auch. Geht also, ja, also das von daher. Also ich sag mal so, die Laufbereitschaft, wenn du 3 Kilometer mehr läufst als der Gegner, dann ist das ein guter Wert. Was auch gut war, war die Passquote von 80%. Aber, und da sind wir bei dem, was Timo gesagt hat, Zweikämpfe, insbesondere die entscheidenden, wurden nicht gewonnen. Wenn du 42% der Zweikämpfe nur gewinnst, dann bist du am Arsch bei einem Bundesligaspiel, glaube ich. Dann verlierst du das Spiel eigentlich. Ja, aber wenn du jetzt die Passquote nimmst von 80% und man sich die Spiele mal anguckt vom VfL, dann kann man sich fast denken, wir sind hier beim Handball und wir spielen Kreisläufer. Ja, ja, jetzt vor allem gegen Köln und gegen Hertha, gegen Hertha noch mehr, war das natürlich augenfällig, dass da die Kugel immer nur im Kreis gegangen ist und man keine Ideen hatte. Das und da läuft man natürlich auch mehr, weil du musst ja den Ball auch wieder hinterherlaufen. Ja, du bist also ein Kreisläufer, die spielen Handball und teilweise Angst, aufs Tor zu schießen. Klar. Auch wenn man in Anführungsstrichen 20 Torschüsse hat. Aber sind diese 20 Torschüsse aufs Tor gegangen oder sind die wie beim Football übers Tor gegangen und hast 2 Punkte gekriegt? Auch noch eine Statistik, Torschüsse und Schüsse aufs Tor ist ja unterteilt. Ich habe es mal geguckt, ich glaube gegen Schalke waren es so oder so auch so irgendwie 20 Schüsse und davon aber schon 7 oder 8, die auch aufs Tor gekommen sind. Ja. Wenn du da natürlich nur eine Hütte machst, dann ist einfach zu wenig. Und vor allen Dingen muss man auch sagen, so zu Labbadia-Zeiten, ja, da hatten wir zum Teil mal 8, 9 Torschüsse, ja, oder ne, was das angeht. Hast auch viele Spiele knapp gewonnen, ja, mit ja, mal gerade eben so. Ne? Da war die Effektivität also eine andere. Ja. Ich wollte aber gerne auch nochmal auf die Spieler letztendlich eingehen. Stefan, du hast ja auch angesprochen, was das angeht. Das zieht sich dann nämlich gerade durch, was die Zweikampfleistung angeht, wenn insbesondere Spieler wie Mbabu auf 40% gewonnene Zweikämpfe nur kommen oder ein Tisserand als Innenverteidiger nur auf 40%, dann ist das natürlich so ein Punkt, wo du sagen könntest, das muss eigentlich besser sein. Robin Knoche im Vergleich, 50% Zweikämpfe, hat aber auch eine deutlich bessere Passquote als die beiden. Die haben so irgendwas in eine knappe 70er, er hat da 87% Passquote. Was wieder für dich, Stefan, da spricht, die Kugel kam sehr häufig zwischen den beiden Innenverteidigern da hin und her gespielt. Aber was für mich auch noch sehr, sehr augenscheinlich ist, und da müssen wir vielleicht auch noch mal drüber reden, Josua Gilavogui als Balldieb im zentralen Mittelfeld, eine Zweikampfquote von 31%. Das ist natürlich, also wenn du auf so einer zentralen Position so unterlegen bist, dann muss sich das zwangsläufig auf deine Spielstabilität auswirken. Ja, das fällt ja auch mal unabhängig davon, ob man jetzt auf die Zahlen guckt oder nicht. Ich fand, dass Josh das in der letzten Saison wirklich zum Teil überragend gemacht hat, wie so eine Krake mit seinen langen Beinen dort jeden Ball irgendwie abgefischt hat. Und in dieser Saison, unabhängig von den Zahlen, die das ja auch untermauern, ist es einfach ein deutlicher Leistungsabfall. Das muss man einfach so sehen. Und jetzt kann man halt fragen, liegt es daran, dass er vielleicht jetzt zu weit hinten, zu weit vorne im Mittelfeld spielt, welche Aufgaben der Trainer ihm zuteilt. Eigentlich bin ich der Meinung, dass ein Spieler Fußballspiel nicht einfach so verlernt. So. Trotzdem ist es natürlich so, dass jeder Profi oder fast jeder Profi auch Leistungsschwankungen einfach drin hat. Das betrifft mit Ausnahme von Weltklassespielern, die dann eben auch Weltklassespieler sind, eigentlich auch fast jeden. Und die nicht beim VfL spielen. Und die natürlich dann auch nicht zu uns in die Metropolregion kommen. Ja, auch, okay. Ja, aber die Leistungsschwankungen finden hier in Wolfsburg gefühlt alle 2 Jahre statt. Das kann irgendwo nicht sein. Ich weiß, woran es liegt. Behalte den Gedanken, weil genau darauf wollte ich nämlich dann gleich auch noch eingehen. Zuerst wollte ich aber noch mal die Spieler selbst zu Wort kommen lassen. Und da ist mir in der Mixzone nach dem Spiel vor allen Dingen ein Begriff eingefallen: Ratlosigkeit. Also das, wenn man so in die Gesichter geguckt hat, dann war das schon so, warum haben wir dieses Spiel eigentlich hier verloren? Und das ist aus meiner Sicht natürlich eine ganz gefährliche Mischung, wenn du nicht weißt, woran es liegt, ja, oder nicht die richtige Idee ist. Klar, kurz nach dem Spiel ist immer so eine Sache, das berühmte, ja, woran hat es hier gelegen, ja, woran hat es hier gelegen, kann man natürlich nicht so ganz dann immer gleich richtig analysieren. Aber da hören wir uns mal Kuhn Castells zu an. Ich denke, dass es vor allem Standards sind von den Toren, die gefallen sind. Also das ist etwas ein Thema, was wir auf jeden Fall ansprechen müssen. Und ja, ich glaube, sonst war es heute, war die defensive Absicherung war eigentlich gerade in der ersten Halbzeit war gar nicht so schlecht. Aber ja, klar, die Tore sind gefallen, vor allem durch Standards, durch hohe Bälle. Und ja, da müssen wir uns mit auseinandersetzen. Ja, soweit Kuhn Castells. Und danach ist ja auch noch was ganz Interessantes passiert. Und das würde ich gerne mit euch beiden jetzt in der Folge besprechen. Nämlich am Sonntag, nach dem Spiel gegen Hertha, gab es eine Sendung, ich weiß nicht, der eine oder andere wird es wahrscheinlich gesehen haben, beziehungsweise mindestens darüber gelesen haben, wenn das mit dem VfL hält oder sich dafür interessiert, wo Geschäftsführer Jörg Schmadtke aufgetreten ist und so, Zitat, also wie ich fand, in einem sehr, sehr offenen und einem sehr, sehr ja, nachdrücklichen und auch sehr, sehr selbstkritischen Part die Situation beim VfL Wolfsburg geschildert hat und sogar von dem Begriff, der auch durchgegangen ist, Reset gesprochen hat. Wir müssen alles resetten hier beim VfL. Wir müssen alles hinterfragen vom, ja, also der Trainer hat da jetzt mal rausgenommen, also jedenfalls was da eine Ablösung angeht, aber grundsätzlich, wie wir arbeiten und wie wir Erfolge erzielen können und wollen und wie wir letztendlich auch zu Werke gehen. Jetzt gibt es über diesen Begriff Reset eine große Diskussion. Was heißt das denn? Was heißt es denn für euch? Ja, das können wir ja eigentlich gar nicht wissen, weil das ist, ich meine, er hat das natürlich bewusst auch so ein bisschen im Nebulösen gesagt, weil er kann sich natürlich auch nicht in aller Öffentlichkeit hinstellen und sagen, also Reset heißt jetzt, wir werden demnächst nur noch dieses und jenes System spielen, wir werden diese und jene Spieler aussortieren und so weiter. Das wird natürlich kein Verantwortlicher, der halbwegs klug ist, das machen. Von daher finde ich, ist es logisch, dass er sich da nicht hinstellt und sagt, wir machen das jetzt dies und jenes. Für mich hat es sich so angehört, ich habe die Sendung gesehen, für mich hat es sich so angehört, als wenn das heißt, dass man wieder zurück zu dem ursprünglichen System von der ersten Saisonhälfte geht, nämlich mit Dreierkette, so habe ich das verstanden. Aber es kam ja im Nachdruck auch noch rüber, dass einzelne Spieler auch so ein bisschen angezählt worden. Babu habe ich da so im Kopf, da hieß es so, wenn ein Spieler nicht zum Zweikampf hochgeht oder zum Kopfball hochgeht. Das ist nun mal die Situation gewesen vor dem 2-1, glaube ich, aber wahrscheinlich vor dem 1-1. Ja, vor allen Dingen auch Oliver Glasner hat Babu wörtlich genannt. Hängt ja dann da dran. Von daher kann man sich schon ungefähr denken, was damit gemeint ist. Ich denke, wie gesagt, man wird zurück zum 4-2-3 gehen. Das würde das System betreffen, aber meinst du nicht, Stefan Schmadtke hat damit auch noch was ganz anderes gemeint oder könnte gemeint haben? Naja, wenn er jetzt schon wieder sagt, wir resetten in Wolfsburg alles, das kann hier ja eigentlich alles bedeuten. Was heißt es denn dann für dich? Oder sag mal, also wie hast du das verstanden? Weil ich sag's jetzt mal so, wenn der Geschäftsführersport sich hinsetzt nach einer halben Saison und zwei Spielen und sagt, wir müssen resetten, bei etwas, was du eigentlich vor der Saison gemacht hast, du hast ja Reset gedrückt, mehr oder weniger, bis auf die Spieler, die meisten sind ja noch da. Aber das ist ja schon, ich will nicht sagen alarmierend, aber da haben, glaube ich, eine Menge Fans, auch wie ich das so wahrgenommen habe, denen haben die Ohren geklingelt. Naja, für mich hat sich das so angehört, der Trainer ist angezählt, auch wenn Schmadtke es nicht sagen will oder nicht gesagt hat, der Trainer ist angezählt. Ich gebe ihm persönlich noch 2, maximal 3 Spiele, passiert nichts, ist er weg. Trainer kommen wir natürlich auch gleich noch drauf. Wenn es jetzt darum geht, weil das ja das Naheliegendste ist, deswegen. Aber wie ich das einschätze, geht es auch, glaube ich, so ein bisschen um Hintergründiges. Also da geht es ja auch um die Art und Weise, wie gearbeitet werden soll und welche, und da bist du ja wieder bei dem Thema Einstellung, welche Einstellung an den Tag gelegt werden wird. Naja, einige Spieler lassen ihre Einstellung halt schleifen. Deswegen hat ja auch Glasner heute einfach mal so mal die Medizinbälle mal wieder rausgeholt, um sie wieder auf den Boden der Tatsachen zu holen. Das heißt, dieser Aspekt, weil das geht ja dahinter, man macht zu wenig, also man ist zu wenig engagiert, man investiert zu wenig. Bequemlichkeitsdebatte ist ja auch etwas, was in Wolfsburg immer gemacht wird. Du glaubst eher, das geht eher so in diese Richtung, also man genauer hinschaut und die Truppe nicht einfach so damit durchkommen lässt, sagen wir es mal so. Genau. Das hatten wir aber auch schon beim Spiel gegen Freiburg. Da hatten wir ja die ähnliche Debatte losgetreten, haben ja Glasner und Schmadtke schon mal in dasselbe Horn gestoßen. Das hat dann so wunderbar bis zur Winterpause funktioniert. Da gab es ja auch die entsprechende Reaktion. Wieso ist denn das jetzt wieder so? Also ich formuliere es mal andersrum. Braucht die Truppe einen regelmäßigen Arschtritt? Und andersrum gefragt, nutzt sich das dann nicht vielleicht sogar dauernd ab, wenn du immer wieder sagen musst, so Jungs, kommt mal. Klar nutzt sich der Arschtritt irgendwann ab, aber wie willst du an die Spieler rankommen? Sie arbeiten mit Mentaltrainern, sie arbeiten jetzt mit Yoga-Trainern, sie versuchen ja im Hintergrund eigentlich die Leistung besser zu machen. Also liegt es doch an einem selber, ob sie auf die Leistung abruft oder nicht. Und wenn ich schon so lange hier bin, wie Yoshi, wie Arnold und spiele Handball statt Fußball und traue mich nicht einfach mal zu schießen oder habe Angst vor einem Zweikampf, was hast du gesagt? 30% Zweikampfquote von Yoshi? Babu geht nicht hoch zum Kopfball. Ist das dann für dich eher ein Beweis für die Verunsicherung oder für die Bequemlichkeit? Bequemlichkeit. Gehst du da mit, Timo? Nee, gehe ich ehrlicherweise nicht mit. Ist ja vollkommen okay. Also ich habe das ja auch im Wolfsburg geschrieben. Ich kann mir nicht vorstellen, ich meine letztendlich, die spielen ja alle Fußball, weil es ihnen Spaß macht, so. Und ich meine, man hat da nun mal als Fußballprofi das große Glück, das hat ja Gilavogi, hat ja auch ein Interview in der WAZ gegeben und so, hat gesagt, dass es wahrscheinlich der beste Job der Welt ist. So, ich meine, du kriegst einen Arsch voll Geld dafür, dass du dein Hobby zum Beruf gemacht hast, darfst vor 25 bis... Übrigens, wie ich beim Wölferradio auch. Ich bin auch Millionär. Und da bleibt dem Stefan der Bissen im Hals stecken. Wusste schon immer. Und von daher denke ich, in den 90 Minuten, egal ob du Kreisklasse spielst oder Bundesliga, du willst halt gewinnen. So. Ich kann mir nicht vorstellen, dass auf Knopfdruck sozusagen alle Spieler, die auf dem Platz stehen, sagen, ach, naja, wenn ich heute nicht gewinne, ist auch nicht so schlimm. Keiner hat doch Bock, dann am Ende mit einem Pfeif-Konzert in eine Kabine geschickt zu werden, unangenehme Fragen beantworten zu müssen und so weiter. Da hat doch keiner Bock drauf. Ich glaube wirklich nicht, dass es an der Einstellung der Spieler liegt, sondern es ist wirklich, glaube ich, eine Verunsicherung, die einfach auch vielleicht von diesem, auch wenn die Mannschaft das vielleicht selber wollte, Systemwechsel kommt. Weil natürlich ist es so, dass gerade, wenn ich halt so ein System ändere von einer Dreierkette auf eine Viererkette, das ist schon ein sehr, sehr großer Unterschied. Du hast dann in der Offensive hast du hinten nur 3, in der Defensive hast du dann 5. Das sind ganz andere Abläufe, die da gefragt sind. Und wenn du das mitten in der Saison einfach so änderst, da musst du schon wissen, was du tust. So. Und ich glaube, dieser... dieser Gedanke, ich meine, es haben ja auch viele gefordert, zurück zur Viererkette, so ist es ja nicht. Ne? Also auch in Wolfsburg die Spieler inklusive. Die Spieler offensichtlich, wie gesagt, ich war nicht dabei, aber die Spieler inklusive auch so. Und von daher muss man eigentlich, glaube ich nicht, dass es trotzdem so einfach ist zu sagen, wir machen das einfach wie vorher und dann läuft das schon. Das scheint offensichtlich nicht so leicht zu sein. Was sehr interessant ist, und so haben sich ja Maximilian Arnold oder auch Xaver Schlager im Sportclub geäußert, nämlich da war eher so die Devise, Ruhe ist die erste Bürgerpflicht. Also ist alles nicht so schlimm, wie es momentan ist. Ist es ja auch. Also warum? Also naja, 7 Punkte vor der Relegation. Ist das, also ist jetzt nicht so, nee, dass man sagen könnte, oh, ist alles tutti hier. Nee, ich meine damit, wenn wir jetzt... Also, wie gesagt, du hast ja eben hast du gesagt, okay, hier, der Schmatt gesagt dies und jenes und das spricht für Ratlosigkeit, für Verunsicherung und da schallen jedem die Ohren so, ne? Aber wenn ich natürlich, das heißt, wenn sich ein Verantwortlicher oder ein Spieler hinstellt und sagt, ja, alles scheiße und wir wissen, das ist kacke und wir wissen noch nicht, woran es liegt, wird es kritisiert, dann heißt es, du bist ratlos. Wenn er sich hinstellt und sagt, naja, bleib mal ganz entspannt auf dem Teppich und so, wir kriegen das schon hin, ich sag mal, für so ein bisschen Ruhe sorgt, dann sagt man, ja, dann nimmt es vielleicht auch für leichte Schulter. Also ich glaube, egal wie du es sagst, am Ende wird es dir sowieso immer schlecht ausgelegt. Und ich habe auch den Sportclub gesehen mit Schlager und beziehungsweise dann in der Nachbetrachtung. Und ich finde, sowas brauchen wir jetzt einfach auch. So ein bisschen Ruhe und ein bisschen nicht alles wieder jetzt, alles ist komplett scheiße und so, weil das bringt uns ja auch nicht weiter. Weil wir haben ja auch nur begrenzte Möglichkeiten. Und das zu dem Begriff mit dem Resetten. Reset heißt ja etwas herstellen, was vorher schon mal war. Und wenn man das jetzt auf den Trainer beziehen würde, würde das ja im Extremfall bedeuten, wir feuern Glasner und holen Labbadia, weil das wäre ein Reset. Das ist aber nicht möglich, so. Aber es ist schon möglich zu sagen, ich gehe von dem System mit der Viererkette wieder zurück zur Dreierkette. Ich stimme ihm zu. Ist aber ganz was Neues. Ja, alles gut. Passieren auch mal Wunder. Okay, also was natürlich interessant ist, und ich glaube, deswegen reagieren viele VfL-Fans da auch so allergisch drauf, ist, dass du diese Sprüche mit jetzt bleiben wir mal ruhig und wir kriegen das schon hin, genau auch in den Jahren hier gehört hast, als wir hier fast abgestiegen sind. Ah, wir haben es so, ja, natürlich. Und auch mit Anführungsstrichen mit denselben Spielern ja auch, oder fast denselben Spielern. Aber war natürlich auch interessant zu sehen, dass natürlich Xaver Schlager mit den Aussagen von Jörg Schmatt konfrontiert worden ist im Sportclub und dann darauf sozusagen, ja, da habe ich noch gar nichts von gehört. Und ich sehe es aber ein bisschen anders so ungefähr. Das war ja schon mal ganz interessant zu sehen, wie das so aufgenommen wird. Die Spieler werden ja vor solchen Veranstaltungen gebrieft. Und dass er es nicht gehört hat, stelle ich jetzt mal in den Raum, stimmt nicht. Das bezweifle ich jetzt mal ganz, ganz stark. Mhm. Woran machst du das fest? Oder warum glaubst du das? Also es ist, weil generell man sowas mitbekommt, wenn der eigene Chef das erzählt? Oder... Naja, ich meine, wir beide sind jetzt lang genug hier in diesem Verein. Wir wissen, wie hier die Uhren ein bisschen ticken. Und ganz ehrlich, du kriegst einen Zettel in die Hand gedrückt, wo drauf steht, das und das ist heute passiert, das und das kannst du sagen und was du nicht sagen kannst. Und dass er sich dann hinstellt, ich weiß davon nichts, entschuldige bitte mal. Okay, kann ich natürlich nicht beweisen, sagen wir es mal so, aber wir stellen es deswegen auch nur in den Raum. Stellst es in den Raum und ich sag, weiß ich nicht, sagen wir es mal so. Dann kommen wir mal zurück zu der naheliegendsten Personalie. Und das ist auch das, was nach dem Spiel einmal durch die sozialen Netzwerke auch gefegt ist. Natürlich auch viel im Nachspiel täglichen Frust, möchte ich mal sagen. Die Trainerdiskussion ist da jedenfalls in vollem Gange. Wie beurteilst du das, Timo? Ja, also erstmal, ich glaube, eine Trainerdiskussion, die muss einer von den Verantwortlichen nicht wirklich aufmachen oder so, sondern die ergibt sich einfach. Nein, die Fans machen es ja auf. Ja, also das Umfeld macht es ja auf. Ja, aber das ist nun mal im Fußball so und das ist auch erstmal okay und verständlich. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wir haben, glaube ich, von den letzten 8 Spielen oder so, haben, glaube ich, 6 verloren oder sowas in dem Dreh. Und das ist einfach, muss man 7 sagen. 7 sogar. Oder 7 so. Das ist, muss man einfach so sagen, stand ja auch in der Zeitung, das ist halt nur mal eine Bilanz eines Absteigers. Das muss man einfach, wenn man diese Dekade nimmt, muss man einfach ganz klar so sagen. Und dann ist es automatisch, dass der Trainer ist erstmal immer der Erste, der dann angezählt wird. Ob jetzt von den Fans, ob jetzt von irgendwelchen Verantwortlichen. Das ist einfach, sage ich mal, der Lauf der Dinge. Und ja, aber ich halte jetzt wirklich... Ich halte nichts davon, den Trainer in Frage zu stellen. Du hast ja sogar, Stefan, vorhin schon mal eine Prognose gegeben. Maximal 3 Spiele, eher 2. Ist der Trainer sozusagen jetzt eher das schwächste Glied da in der Kette und steht automatisch da vorne? Oder ist er tatsächlich ursächlich dafür auch, dass es in Wolfsburg nicht läuft? Also ich sehe nicht, dass er die Verantwortung trägt, dass es nicht so läuft. Ich hält die Spieler sind in der Pflicht, nicht der Trainer. Aber es ist halt normal im Fußballgeschäft, Trainer ist angezählt, Trainer wird gehen. Schau dir Düsseldorf an. Man wollte im Winter mit Funkel verlängern. Was ist passiert? Heute wurde er entlassen. Er ist jetzt in Rente. Hat keiner mit gerechnet. Ja, vor allen Dingen, also das ist natürlich das eine, wobei ich natürlich auch mal sagen muss, gewinnst du das Spiel gegen Hertha am Samstag, weil es ja durchaus möglich gewesen wäre, du gehst 1-0 in Führung, ne? Und das ist ja jetzt nicht so, dass du dass Hertha dich an die Wand gespielt hat, das ist ja, glaube ich, das, was Hertha, was Schlager auch gesagt hat. Ich sage mal jetzt noch 2-3 Spiele, weil wenn er die nächsten 3 Spiele gewinnt, ist alles gut. Wenn er in Paderborn verliert, dann sehe ich das auch schon wieder. Das sind nun mal die Mechanismen im Fußball. Ja. Deswegen, ich glaube, ich halte ganz wenig davon zu sagen, der hat jetzt noch, ich gebe dem noch 3 Spiele. Das kannst du nicht wissen, weil es ist nun mal ein Ergebnissport. Das ist jetzt der 9. Euro, den ich reinschmeiße. Das wird aber ein billiger Abend für uns heute. Es ist nun mal so, ne? Weil, ich meine, wir haben es auch schon oft erlebt, so, dann verkackst du richtig böse und auf einmal spielst du gegen einen Gegner, der eigentlich besser ist, gut wird, also der besser dotiert ist, ist jetzt bei Paderborn nicht der Fall, gewinnst das Ding und dann sagen alle wieder geil, so, ne? Und andersrum genauso. Du hast, Stefan, die Spieler in die Pflicht genommen und da hören wir mal rein, was Wout Weghorst am Samstag am Mikrofon noch gesagt hat. Wir sind jetzt aus dieser schwere Phase, müssen wir jetzt rauskommen, müssen wir als Mannschaft Charakter tun und, ja, das muss man schnell machen. Das ist was im Muss und das sicher die Ergebnisse besser machen. Das ist ganz klar. Ja, Wout Weghorst natürlich angefressen wie eh und je. Der ärgert sich am meisten, glaube ich, dass er momentan das Tor nicht macht. Aber klar, ackert wie ein Blöder, leider ineffektiv. Für mich so ein bisschen auch Sinnbild des Ganzen, was sich auch verändert hat im Vergleich zur Vorsaison. Die haben insbesondere Wout einfach besser auf dem Zettel, die Gegner. Das ist, wie die gegen uns spielen, ist halt nochmal eine ganz andere Kiste. So, und das ist so einer der Punkte, weswegen man auch diese Vergleiche zu Labbadia immer schlecht ziehen kann, aus meiner Sicht. Aber wo wir jetzt einmal beim Thema sind, was läuft denn vielleicht oder was kann sich denn auch verbessern? Also wo sehen wir das Potenzial, dass es besser wird? Weniger Handballspiel, weniger Kreisläufe, mehr Mut. Das heißt mehr Mut, mehr vertikales Spiel? Ja, Mut ist natürlich, wenn er halt über mehrere Spiele hinweg halt wirklich dann das Tor nicht triffst, Nackenschläge kassierst, dann ist natürlich Mut, ist natürlich auch ein bisschen leichter hergesagt. Ist einfach so, du beginnst dann an zu denken, ob wenn du vorm Tor stehst, wenn du hinten in der Verteidigung, oh, mache ich jetzt den Schritt raus, gehe ich jetzt in Zweikampf, gibt es vielleicht einen Elfmeter oder doch nicht. Das sind alles so Sachen, die schießen dir dann durch den Kopf, wenn du halt gerade nicht so diese Selbstverständlichkeit hast. Und deswegen Mut kann man natürlich immer fordern. Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal eine sichere Defensive wieder. Also, dass man sich als jemand, der in den letzten Spielen, ich sag mal, eine Bilanz von einem Absteiger hat, so nochmal, dass man sich erstmal wieder darauf besinnt, so, was war in der Hinrunde los, wo wir quasi keine Tore kassiert haben, so gefühlt. Warum war das so? Stichwort Dreierkette, dass man vielleicht dahin wieder zurückkommt und dann auch mal sagt, okay, wenn wir den Laden hinten dicht halten, dann reicht uns auch ein Tor gegen Köln und ein Tor gegen Berlin. So. Aber wenn die natürlich dreimal aufs Tor schießen und du machst drei Standarddinger und hinten fallen die Dinger dir rein, dann hast du halt keine Chance. Müssen wir personell wechseln? Also Mbabu scheint sich herausgespielt zu haben, ja, weil da wird ja William wahrscheinlich wieder reinkommen nach der Kritik des Trainers auch. Ja. Was noch? Ja, ich hatte nach dem Köln-Spiel hatte ich so gesagt, ja, der muss Knoche wieder reinbringen und Steffen reinbringen. Hat er getan für meine Verhältnisse, also für meinen Dafür haben die das beide auch ordentlich gemacht. Steffen kämpft und rennt, wie er das immer halt kann. Er ist halt limitiert in seinen technischen und vor allem in seinen Abschlussfähigkeiten. Ne? Hat man ja auch gesehen, er hatte auch viele Chancen. Zum Schluss, dann gibt er den Ball nicht ab oder auch gegen Köln und solche Geschichten. Kann man eigentlich drin lassen. Knoche ist meiner Meinung nach aktuell der beste Verteidiger, den wir haben, neben Bruma. Der ja zum der wahrscheinlich jetzt nach Mainz geht, habe ich auch gelesen. Und deswegen, also ich glaube, personell, unser Kader ist, Memedi, wenn er fit ist, muss auf jeden Fall auch spielen. Aber da ist ja immer so eine Sache mit dem, der ist ja ein Halbinvalide. Ne? Pongracic, was mit ihm? Also der drängt ja quasi jetzt offensichtlich dann auch rein. Weil ja Brooks und Tisserand auch nicht ganz überzeugend gewesen in den letzten Spielen. Ja, wenn er fit ist, dann kannst du auch den reinbringen. Nur ich finde, gerade in der Innenverteidigung, da haben wir jetzt so oft gewechselt und ich glaube, das ist so ein bisschen das Hauptproblem. Also wir haben ja jahrelang, aber ich kann mich noch erinnern, Knoche und Naldo zusammen, denn Naldo hat den jungen Knoche da angeleitet und gemacht und getan. Das hat ja sehr, sehr gut funktioniert. Also ich glaube, gerade eine Innenverteidigung, die muss eingespielt sein, da muss dich der eine auf den anderen verlassen können, wenn der andere rausrückt, dass der andere hinten absichert. Das kannst du halt nicht machen, wenn du jetzt mal den Brooks und den Tisserand, oder macht der Tisserand einen Fehler, dann bringst du den Knoche rein. Für das Eingespielte, was das angeht. Stefan Nick, beifällig, was sind denn da, also müssen wir was verändern? Also was müssen wir verändern jetzt auch an der Mannschaft? Timo hat eigentlich alles Nötige gesagt, was man verändern sollte. Wichtig ist auf alle Fälle, dass die Abwehr wieder stabil wird. Da haben wir momentan zu viel Gewechsel. Die können sich nicht einspielen. Was ja aus meiner Sicht auch noch ein bisschen Hoffnung macht, ist ja Admir Mehmedi, als er reingekommen ist, hat er das Tor ja auch erzielt, war auch Aktivposten. Und wie er das Tor erzielt hat, das war ja durchaus überraschend, mit Hilfe von Wout und dem Berliner Keeper. Und wie das geklungen hat bei Wölfe Radio Arena Live, das hören wir uns auch kurz an. Mehmedi, sehr aktiv nach seiner Einwechslung. Was macht er? Spielt den Ball rein. Bisschen, lässt ihn durchrutschen. Ja! Da ist das Tor! Das gibt's ja gar nicht an! Ja, ich würde nicht sagen, eigentlich Mehmedi macht das Tor! Wout. Wout läuft Rudi vorbei. Jahrstein irritiert an den Keeper. Rodriguez irritiert an den Keeper, Rudi Jahrstein. Und dann rutscht die Kugel ins lange Eck. Lass es uns gleich nochmal aufdröseln, aber Roy, das feiern wir erstmal. Was habe ich gesagt? Mehmedi soll mal schießen. Ja, war jetzt nicht so gewollt, aber im Endeffekt, Wout hat sich da die Lücke gemacht, ist vorbeigelaufen am Ball. Ja, da haben wir eigentlich gedacht, das könnte noch gut ausgehen zu diesem Zeitpunkt, der liebe Roy und ich. Ja, Admir Mehmedi, müssen wir vielleicht eine Sache vor allen Dingen mal anmerken, weil er hat zwar auch nur, glaube ich, 21% seiner Zweikämpfe gewonnen, als er auf den Platz gekommen ist, aber er hat in der Zeit, ich glaube in der Viertelstunde, die er auf dem Platz war, nicht nur das Tor erzielt, sondern hat auch doppelt so viel Torschüsse und Torschussvorlagen gegeben wie Ginzek und Brekalo zusammen. Ja, also das ist schon, also sprich in der Offensive, wenn wir da Stichwort Wechsel haben, kommen wir doch gar nicht daran vorbei, insbesondere auch Mehmedi hinzusetzen. Das Problem bei Mehmedi ist, er ist so verletzungsanfällig. Ich würde ihn nur noch als Einwechselspieler bringen, weil man muss ja leider bei ihm befürchten, dass wenn er länger als 3 Spiele hintereinander spielt, dass er wieder ausfällt für mehrere Spiele. Offensiv, also wir haben jetzt hauptsächlich über Defensive geredet. Offensiv muss, also da wurde ja auch sehr viel rotiert in den letzten Spielen. Siehst du es auch so? Also Mehmedi dann doch zu verletzungsanfällig oder egal, solange er uns da weiterhilft, soll er spielen? Ja, ich kenne ja die Krankenakte von ihm nicht. Ich weiß nicht genau, was er hat. Ist es sowas Akutes, sage ich jetzt mal, was halt immer wieder mal auftritt, oder ist es halt von einer richtigen Verletzung? Das können wir, glaube ich, alle nicht beurteilen so. Ginzek kann man in die Rechnung, finde ich, jetzt auch nicht so richtig reinnehmen, weil der ist, glaube ich, nur eingewechselt, ist kurz zur Eckfahne gelaufen und dann war das Spiel vorbei. Ja, war ein bisschen polemisch, was das angeht, und, aber klar, wisst ihr ja, was ich meine. Klar, aber bei Brekalo muss man schon sagen, der hatte natürlich auch schon viel bessere Spiele für uns gehabt. Ne? Der hat sich auch viel festgerannt und kaum eigentlich was da vorne gebracht und so. Ich meine, Offensive, und uns fehlt einfach auch die Möglichkeit, muss man auch mal ganz klar so sagen. Also wenn er halt vorne mit 2 Stürmern wirklich spielt und nicht Ginzek da wie gegen Köln als Rechtsaußen, da frage ich mich auch, also wer stellt Ginzek auf Rechtsaußen? Ne? Er hat selber gesagt, er kann das spielen. Ja, klar. wenn mich der Trainer fragt, pass auf, du spielst gar nicht oder rechts außen, dann kann ich auch rechts außen spielen. So, ne? Ah, das ist aber eine Lüge. Und von daher, also uns fehlt natürlich, das ist natürlich auch wieder so ein Thema von Transfers und so weiter, dann wird noch, sagen wir mal, der 28. Innenverteidiger, damit man da noch schön eine Rotation drin hat, damit alles schön verunsichert ist. Und vorne, ich weiß, das ist im Winter auch immer leichter gesagt als getan, aber ich sage mal, das habe ich auch schon im Blog geschrieben, einfach mal so ein Justwan oder so Karamoko auf die Bank setzen. Ob ich jetzt den Ginzek in der 89. Minute bringe oder so ein Karamoko, der in den Testspielen mit den Profis, gegen Profis ja wohl auch gar nicht so schlecht war, ob ich den einfach mal in der 80. Minute reinwechsle, wenn es 1-1 steht. Ich meine, viel weniger kann da auch nicht kommen. So. Und von daher muss man einfach sagen, wenn man schon keine vom Transfermarkt holt, dann muss man so den Leuten einfach die Chance geben. Okay, also auf dem Transfermarkt hat der Schmadtke auch gesagt, wird sich wahrscheinlich nichts mehr tun. Wir halten also fest, was passieren muss, ist eine Anführungsstrichen Einstellungsverbesserung, ja, dass die Mannschaft durchaus, also ich sag, im weitesten Sinne, also da zählen wir jetzt mal so Konzentration und ich will meinen Job so gut wie möglich machen. So, das ist das Erste. Das Zweite ist eine Systemanpassung im Sinne von, dass wir eine defensive Stabilität bekommen. Im besten Fall, also im besten Fall kann man jetzt nicht sagen, aber ob das jetzt mit Dreierkette oder mit Viererkette ist, sei mal hingestellt, aber auf alle Fälle muss sich die Defensive dann stabilisieren. Das Dritte ist, wenn wir keine Verpflichtung jetzt noch mehr tätigen, dann müssen wir halt gucken mit dem vorhandenen Personal. Das bedeutet aber auch, die Spieler, die jetzt auch tatsächlich eine Leistung gebracht haben, auch mehr einzusetzen oder auch mal der jungen Generation eine Chance zu geben. Da haben wir das Problem. Das passiert in Wolfsburg viel, viel zu wenig. Lieber leiht man Spieler, junge Spieler aus, wie Yeboah, wie Oshime, der jetzt, der in Frankreich spielt jetzt, glaube ich, ne? Ja, ja. Eigentlich gut eingeschlagen ist. Man gibt ihnen ja einfach keine Chance. ähnlich wie Timo? Nickt schon bald? Nee, sehe ich ja auch wirklich absolut so. Ne? Also ich sag mal, wir haben halt natürlich, ich sag mal, unsere Leuchtturmprojekte, sag ich jetzt mal, mit Knoche und Arnold, die es halt wirklich auch nachhaltig geschafft haben. Das war's halt. Und das in so vielen Jahren. Und wenn man, ich meine, wie gesagt, man kann immer auch den Vergleich zu anderen Vereinen ziehen, die auch finanzielle Möglichkeiten haben. Wenn man jetzt Leipzig sich anguckt, die holen junge Spieler aus Salzburg, sage ich jetzt mal. Das ist, ich sag mal, das ist ein Schwesterverein, die zähle ich fast schon, das ist quasi derselbe Kader so ungefähr. Und die holen sich die Leute von da und das sind auch keine Leute, die sie jetzt für 10, 15 Millionen teilweise holen, sondern das sind Spieler, die entweder so wechseln können, weil es halt ein Verein ist, mehr oder weniger, oder die halt auch viel, viel weniger Geld kosten. Und bevor ich da, ich meine, Tab, das ist ja immer noch so ein Ding, was hier drüber schwebt, wie so eine Wolke irgendwie, der kassiert so viel Kohle, hat auch, glaube ich, 10 Millionen oder 8 Millionen oder sowas gekostet. Und für das, was er geleistet hat, hätte ich da jeden hinstellen können, wahrscheinlich von der U23. Was Nachwuchsarbeit angeht, kann man nach Berlin gucken. Hertha hat ein gutes Nachwuchsleistungszentrum. Meier ist ein guter Spieler, wenn er gesund ist. Mittelstädt ist ein guter Spieler, wenn er gesund ist. Die machen es, die zeigen es. Wobei Meier ja jetzt auch abgegeben werden soll. Da gibt es ja auch den Streit mit Klinsmann sozusagen. Der soll ja bleiben. Er wollte gehen, aber die Verantwortlichen sagen, er soll bleiben. Wenn Wolfsburg schlau ist, er auf dem Markt holen. Ja, aber ich glaube, unsere Jugendarbeit ist ja, ich meine, unsere U23, die spielt die wird sehr wahrscheinlich, würde ich mal sagen, aufsteigen, wenn das so ungefähr weitergeht in der dritte Liga. Ne? Dieses Jahr ist ja. Bei der U23 lege ich gar keine Hände mehr ins Feuer. Da habe ich schon so viel gesehen. Ja, gut, aber in der Relegation zu scheitern gegen. Ja, ist ja was anderes, als wenn ich da jetzt schon wieder 6 oder 7 Punkte Vorsprung habe. Ich kenne jetzt die Tabelle nicht, habe und so. Und ich sag mal, das ist ja erstmal ein Ausweis dafür, dass es gut ist. So. Und Bayern ist ja auch aufgestiegen. Und ich glaube, man kann schon auch sagen, dass die Bayern, die Jugendspieler, die sie ausbilden, das werden auch nicht die schlechtesten sein. Und ich glaube, die Jugendarbeit ist gar nicht schlecht hier. Ich meine, die Voraussetzungen sind da. Und die Leute sind ja auch machen eigentlich einen ganz guten Eindruck. Aber sie werden halt einfach nicht gebracht. Richtig. Und ich sag mal, wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Aber dann hat man es wenigstens versucht. Und ich finde, das ist immer so schade irgendwie. Ja. Was auch ein Dauerthema ist, und damit beenden wir sozusagen den sportlichen Aspekt, ist das Thema Stimmung, vor allen Dingen auch in der Nordkurve hier in Wolfsburg. Und da hat es am Samstag vor dem Hertha-Spiel noch einen Termin gegeben und darüber sprechen wir jetzt. Nordkurve. Ja, Thema Stimmung in der Nordkurve, jetzt hier Thema im Wölferadio auch. Ich hole euch da kurz mal zu ab. Am Samstag gab es im Vorfeld des Spiels gegen Hertha BSC ein Treffen, eine Fanaussprache, ein Fantermin, weil ja das Projekt Standortwechsel, sprich in der Nordkurve aus der Singing Area in den Unterrang und umgekehrt die Möglichkeit gegeben wurde, da sozusagen mal so den Standort, wie das Projekt schon sagt, zu wechseln, mal zu gucken, wie die Stimmung oben ist, wie es unten ist, wie es ist, wenn man oben sitzt oder unten steht. Angeleiert unter anderem von den Ultragruppierungen hier in Wolfsburg. Und da wurde sozusagen nach den beiden Versuchen gegen Schalke und gegen Gladbach wurde Bilanz gezogen. Ich nehme euch da einmal kurz mit. Also die Ultragruppierungen haben da positiv das Ganze bewertet, haben gesagt, das hat sich auf alle Fälle gelohnt, aus ihrer Sicht das so zu machen. Man hat wieder ein bisschen mehr vereinter, sag ich mal, den Support bestreiten können. Das war auch grundsätzlich erstmal Konsens von allen Wortmeldungen, die dort passiert sind. Da gab es ganz, ganz viele, die gesagt haben, jawohl, da hat man schon gemerkt, das ist eine Lautstärkeverbesserung gewesen. Das war lauter, das war intensiver letztendlich auch und es hätte auch insgesamt mehr Spaß gemacht. Jetzt muss man ja insbesondere das Spiel gegen Schalke so ein bisschen halb rausrechnen. Da war ja nach der Pause da der tragische Todesfall dann auch Thema, warum der Support eingestellt worden ist. Aber grundsätzlich wurde das von den Anwesenden positiv bewertet. Einzige Ausnahme war das Thema Fahnenschwenken. Da haben sich dann einige der Anwesenden auch beschwert, dass dann halt vor ihrer Nase dann häufiger auch entgegen der Absprachen dann mal eine größere Fahne geschwungen würde und man konnte da nichts sehen. Das war so im Großen und Ganzen und in Kurzfassung jetzt das, was da auch besprochen worden ist während des Termins, während dieses Fangesprächs. Und jetzt sollen auch noch weitere Sachen mitgenommen werden, weitere Themen zur Stimmungsverbesserung in den kommenden Wochen, dass man mal drüber nachdenkt, was man vielleicht dann auch noch verbessern könnte darüber hinaus. Und ein Wechsel nach dem Motto, was das Kartenkontingent angeht, vor allen Dingen von den Ultras aus dem Oberrang in den Unterrang, das ist sowieso vermutlich erst zur kommenden Saison möglich, aufgrund der kapazitären Auslastung bei der VW Arena. Stichwort Stimmung. Stefan, du hast die ganze Zeit schon fleißig mitgenickt bei der ganzen Nummer. Wie hast du es denn insgesamt gefunden? Also konnte man tatsächlich etwas auch bemerken, was diese Sache angeht, einen positiven Effekt? Und wie bewertest du das allgemein? Der positive Effekt hat sich ja beim ersten Test erst in der zweiten Halbzeit gezeigt, weil sich da die Leute erst im Unterrang wirklich einspielen mussten. In der zweiten Halbzeit hast du es gemerkt, das zweite Spiel war auch gut. Jetzt, wo die Ultras wieder im Oberrang waren, Totentanz. Also spricht er eher dafür, das so beizubehalten sozusagen. Ja, also man sollte zusehen, nicht eigentlich bis nächste Saison warten, man sollte versuchen, jetzt schon die Ultras runterzuholen. Gut, das ist so in der Form nicht möglich, weil die Karten nicht da sind. Es sei denn, es finden sich Leute und Mittel und Wege, da zum Tausch zu bewegen und dann so einen Wechsel herbeizuführen. Aber es ist nicht einfach möglich, jetzt die Leute von oben nach unten runterzuholen. Timo, wie hast du das bewertet, Stimmung? Ja, die waren jetzt, bei den letzten Spielen waren sie ja alle wieder oben, ne? So habe ich das auch mitbekommen. Ne? Okay. Ja, also ich fand auch, dass es besonders bei dem Schalke-Spiel, als es angefangen hat, fand ich es viel, viel besser auch, muss ich sagen. Und das kann man sich aber eigentlich auch schon so ein bisschen vorstellen, weil erstens sitzen, beziehungsweise stehen dann mehr Leute unten, die halt auch spielunabhängig motiviert sind, Stimmung zu machen, was ja so erstmal das Wesen eines Ultras ist. Und das ist ja auch in vielen anderen Stadien in der Bundesliga eigentlich gang und gäbe, dass die Gruppierungen, sage ich jetzt einfach mal, als Ultra allgemein zusammensteht. Und ich habe das auch als sehr, sehr wohltuend und viel, viel besser empfunden. Wenn man jetzt sagt, man kann das nicht umstellen, aber die Dauerkarten sind doch ein Abo. Das heißt, man müsste doch so oder so eigentlich nach Ende der Saison dieses Abo quasi kündigen oder an die Leute rantreten und sagen, wie sieht es aus? Von daher sehe ich jetzt nicht, warum es nach Ablauf der Saison einfacher ist. Das Einzige, was einfach ist, ist wahrscheinlich ein bisschen mehr Vorlaufzeit, weil irgendwie eine Pause ist und weil man vielleicht mit den Leuten das regeln kann. Wobei ich aber auch glaube, dass es Leuten gibt, mit denen wird es das nicht regeln lassen, weil die sind da, ich sitze da und ich stehe da. Was ja auch erstmal der Recht ist so, die haben die Karte da gekauft, ist auch alles okay. Und ja, das mit den Fahnen, das ist natürlich schon so. Also ich meine, wenn man jetzt auswärts dabei ist, dann kennt man das ja schon eher. Also zum Beispiel gegen Köln war es bei mir auch so, dass ich stand eigentlich sehr weit oben in dem Gästeblock, der eigentlich auch ganz gut gefüllt war oder ziemlich gut gefüllt war. Und wenn unten eine relativ große Fahne ist, dann ist es nun mal schwer. Dann denkt man sich so, ey Scheiße, nimm die Fahne runter. Also hört der nicht so, wird er auch nicht machen, ist ja auch okay. Dann geht man so ein bisschen nach rechts und so ein bisschen nach links, um halt das Spiel zu sehen. Ich finde, wenn man sich darauf einigt, dass man sagt, wir gehen nach unten, dann muss auf der anderen Seite, müssen die Ultras natürlich schon sagen, okay, wir fahren das mit den Fahnen runter im Sinne der Stimmung und der Lautstärke im Allgemeinen. Man hat die Möglichkeit, Banner aufzuhängen. Man kann kleinere Fahnen verwenden. Ich will jetzt nicht sagen... Stefan, du guckst so skeptisch. Sag mal. Ja, ich versuche gerade das, was du gesagt hast, die Lautstärke regeln. Meinst du jetzt leiser machen? Nein, ich meine, wenn man man gewinnt, wenn man runtergeht an Lautstärke. Richtig. Aber man müsste sozusagen vielleicht im Sinne, dadurch, dass es so bleibt, dass man sagt, pass auf, dann nehmen wir einfach weniger Fahnen, damit sich die Leute hinten damit arrangieren können. Also sozusagen so ein Gentleman's Agreement, dass man sagt, okay, wir kommen runter, verbessern die Stimmung und nehmen aber unsere Fahnen weg. Naja, dazu kann ich sagen, als damals die Singing Area gegründet wurde, gab es einen, sage ich jetzt mal, Verhaltenskodex, der besagte, dass Fahnen runtergenommen werden, wenn eine Torschance ist, wenn eine Ecke ist oder ein Freistoß ist. Das kann man ja im Unterrang adaptieren. Ja, aber ich will ja nicht nur Ecken und Freistöße sehen. Ja, also ich jetzt nicht. Da geht es ja ums Thema Stadionerlebnis. Es ist tatsächlich so, die Ultras haben gesagt, dass diese Absprache von wegen, dass man da sich dann auch in solchen Situationen, also jetzt, ich nenne es jetzt mal im weitesten Sinne Torschancen, da zurücknimmt, ist das ist wohl Konsens, das möchte man machen, da will man auch weiter für sensibilisieren. Aber es ist trotzdem so, dass natürlich im weiteren Spielverlauf die Sichtbehinderung einfach da ist. Das muss, ja. Da können wir uns jetzt auf den Kopf stellen, das wird immer so sein. Ja. Und generell auch mit den Fahnen, muss ich sagen, die Frage ist ja, der Support soll ja das Stadionerlebnis für die Leute, die im Stadion sind, als Stadionerlebnis erlesbar machen und nicht einfach nur als ich sitze auf dem Sessel. Und es soll aber natürlich auch die Spieler zu einer besseren Leistung anstacheln. Ich glaube nicht, dass eine Fahne generell in einem Fanblock einen Spieler zu einer besseren Leistung anstachelt, weil er sieht das gar nicht. Er spielt ja Fußball, er guckt ja nicht permanent in den Block und sieht so, oh geil, da ist jetzt eine Fahne oder so. Ich denke, das ist eher so ein Ultra-Ding. Und beim Einlauf der Mannschaft, wenn er mit Konfetti ist, sieht das ja auch alles geil aus und dann sollen auch die Fahnen und die Schals alle hoch. Aber ich finde sowieso, dass generell während des Spiels müsste meinetwegen eigentlich überhaupt keine Fahne geschwenkt werden, nirgendwo, weil es tut dem Stadionerlebnis, dem Zuschauer nichts, bringt es nichts, der sonst, der sagen wir mal, auf der Gegend gerade sitzt, dem Spieler bringt es nichts und so sehe ich das. Das wird natürlich ganz anders gesehen Stefan, ich spiele dir gerne den Ball zu, weil du siehst das wahrscheinlich ganz anders. Ja, ich muss aber Timo zustimmen, es ist wirklich Ultramentalität, mit einer Fahne rumzuwedeln. Es ist halt so, aber es war schon immer so in Deutsch, auch in Deutschland so. In den 70er Jahren hatten die Kutten normale Fahnen, dann hatten es in den 80ern die Leute. Also einige unserer Fahnen, gehören zur Fankultur mit dazu. Es gehört einfach dazu. Das Problem ist halt nur, ich denke, Timo wird mir zustimmen, 90 Minuten schwenken ist ein No-Go, das geht nicht. Weil damit schreckst du die Leute ab. Und wir haben ja diese Diskussion gerade auch im Wolfsburg gehabt, insbesondere was so den Input von den, ich nenne es jetzt mal, Normalo-Fans angeht. Da war ja das Fahnenschwenken auch ein großes Ding, was sich da ändern sollte. Ein anderes Thema, und das kann ich jetzt hier nochmal reinschieben, ist sozusagen das Thema Soundanlage gewesen, was man von Seiten der Ultras auch angehen möchte. Also das mal so als Zwischenstand. Da gab's aber noch nicht, wurde aber nicht endgültig drüber beschieden. Aber auch so das Thema Liedgut und generell andere weitere Maßnahmen, die da noch, sagen wir mal, zur Stimmungsverbesserung beitragen sollen, die werden und sollen auch künftig dann noch verstärkt angegangen werden, weil, und das, diese Einschätzung, die teile ich, jedenfalls ist es nicht damit getan, jetzt kommen 100 Ultras von oben nach unten runter und dann haben wir eine geile Stimmung in der Nordkurve. Ich glaube, da muss es ein bisschen mehr und insbesondere dann auch, was die Beteiligung der sogenannten Normalo-Fans angeht, da in der Nordkurve auch, ja, muss da noch mehr passieren, glaube ich. Ja, was mir persönlich auffällt ist, wenn ich mal in den Block gehe, ich meine, es passiert mittlerweile selten, weil ich ja nur noch außen stehe und filme, dass viele Leute mit ihrem Handys im Gange sind. Schminktipps geben, Social Media machen, wie geil es ist, doch im Stadion zu sein, Instagram-Stories machen während des Spiels, anstatt die Mannschaft anzufeuern. Ich meine, ey Leute, wo seid ihr? Seid ihr im Stadion? Seid ihr zu Hause? Seid ihr beim Kaffeekränzchen? Das geht nicht. Also letztendlich, und das ist, glaube ich, die Diskussion, die wir führen müssen, ist mir jedenfalls so auch am Samstag nochmal bewusst geworden. Wir werden früher oder später uns überlegen müssen, wofür soll die Nordkurve stehen. Ist das eine Supporting-Kurve? Dann müssen wir aufhören mit dieser Diskussion, wasch mir den Pelz, mach mir nicht nass, weil alle finden, vom Draufgucken fahren geil und nicht nur beim Einlaufen, sonst irgendwas, das gehört zum Kurvenbild, das sieht stimmig aus und hast du nicht gesehen, aber bitte nicht vor meiner Nase. Das ist ja natürlich eine Diskussion, die du nicht gewinnen kannst auf Dauer. Das heißt, wir werden irgendwann diese Diskussion mal führen müssen und sagen, okay, wofür soll die Nordkurve stehen? Und wenn wir uns dafür entscheiden, dass das ein Supportzentrum ist, dann müssen wir alles dafür tun. Ne? Also nochmal zur Ehrenrettung der Fahnen. Natürlich kann man auch sagen, ich sag mal, wenn die Ultras unten auch zentrierter stehen, dann können natürlich die Sichtbildung auch nach rechts und links ausweichen. Genügend Platz ist ja, dann können sie das Spiel auch sehen und trotzdem in der Nordkurve stehen. Zu dem Thema, was du jetzt gerade gesagt hast, da ist natürlich auch dann der Verein gefragt. Wenn natürlich ich war ja auch bei dem ersten Treffen mit Heise da, wenn natürlich der Verein dann permanent sagt, wir sind ein Familienverein und dies und jenes und wir wollen natürlich den Leuten auch nicht irgendwo auf den Schlips treten, weil am Endeffekt heißt das mit denen, was du gerade sagst, heißt es, wir müssen zu den Leuten, die sich dann vielleicht überfahren, beschweren und unten stehen oder so, müssen wir zu denen ganz klar sagen, pass auf, das ist hier eine Support-Ecke und entweder du supportest mit und hast deine Fahne vor dir und lebst damit oder du gehst in einen anderen Bereich des Stadions. Das müsste man dann hart auf hart sozusagen wirklich klären und dann ist halt die Frage, ich meine, wir haben nun mal auch nicht die allergrößte Fanszene, also auch nicht den allergrößten Zuschauerspruch. Und die Frage ist, können wir es uns auch erlauben? Und das ist noch eine Frage, die sich der Verein natürlich dann auch wieder aus geldtechnischer Sicht, aus stadionauslastungstechnischer Sicht fragen muss. Können wir es uns leisten? Ich sage jetzt einfach mal, 200 Fans aus der Nordkurve zu vergraulen mit der Ansage, das hier ist Singing Area und hier wird gestanden und gesungen und nicht mit dem Handy getickert. Und wenn denen das nicht gefällt, dann gebe ich meine Karte halt ab. Aus meiner Sicht funktioniert das nur über Freiwilligkeit insgesamt, aber wir müssen erstmal überhaupt einen Konsens darüber erzielen, was wollen wir überhaupt damit. Und ja, da ist der Verein in zweiter Instanz, glaube ich, gefordert. Ja. Also die Fans müssen sich, glaube ich, auch im Klaren darüber sein, was wollen wir eigentlich. Aber können wir an dieser Stelle, glaube ich, auch abkürzen, weil das werden wir heute Abend nicht mehr lösen, diese Problematik. Ich wollte euch keine Sondersendung machen, werde ich auch bestimmt nochmal machen dazu, zu dem Thema. Ich wollte euch da nur einmal abholen, was da auch das Treffen vom Samstag angeht, vor dem Spiel gegen Hertha und dem Projekt Standortwechsel und habe dann auch hier sozusagen von euch beiden auch mal die Meinung eingeholt, wie es denn ja so angekommen ist und das Thema Stimmung. Kombinationsspiel. Ja, und das Kombinationsspiel im Wölferadio, das spiele ich wieder mit Pia Pahlmann. Sie ist eigentlich Wolfsburgerin, aber ihr Herz schlägt auch für den SC Paderborn. Wir haben in der Hinrunde schon mal ein bisschen gequatscht und ja, das war so fundiert und so expertenreich, dass ich gesagt habe, ach komm, dann nehmen wir die Pia nochmal für die Rückrunde. Grüß dich. Hi. Ja, schön, dass das wieder geklappt hat. 2:0 gegen Freiburg hat Paderborn gewonnen am Wochenende. Hat nicht unbedingt jeder mitgerechnet. Ich habe es nicht gesehen. War es verdient oder glücklich aus deiner Sicht? Ich habe es tatsächlich auch nicht gesehen, weil ich in Wolfsburg im Stadion war. Und als die Zwischenergebnisse eingeblendet wurden, war ich die Einzige, die laut gejubelt hat. Ja gut, beim Wolfsburger Spiel gab es ja auch nicht so viel zu jubeln, sagen wir es mal so. Aber du hast ja wahrscheinlich hinterher noch ein bisschen was über das Spiel in Erfahrung gebracht, was die Paderborner da abgeliefert haben im Breisgau. Ja, also ich fand halt, man muss natürlich sagen, wir waren in Unterzahl. Und wir hatten Glück. Wir hatten wirklich Glück, dass wir dieses 1-0 halten konnten. Und dann noch diesen Elfmeter kurz vor Schluss. Das hat den Freiburgern dann scheinbar jegliche Motivation genommen und uns mal wieder 3 Punkte und tatsächlich den 17. Tabellenplatz gebracht. Genau, das wollte ich nämlich fragen. Man ist nicht mehr Letzter. Ist das psychologisch wichtig oder ist es egal? Ich glaube, das ist sehr wichtig. Und wir könnten sogar, wenn wir am Sonntag gewinnen, 15. werden. Das wäre dann halt die nächste Frage. Stichwort 3 Punkte Rückstand auf Platz 15. Der Glaube an den Klassenerhalt ist wahrscheinlich so präsent und da wie noch nie zuvor dieser Saison wahrscheinlich, ne? Das ist verständlich, weil 3 Punkte auf Platz 15 und Wolfsburg hat ja jetzt nicht so einen guten Start in die Rückrunde gehabt. Und ich glaube, für Paderborn ist das gerade mental auch super wichtig, dieser Sieg gegen Freiburg und auch dieses Halten des 1-0 bei Unterzahl. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Paderborn eine gewisse Mentalität Sonntag hat und dann auch noch zu Hause, heimische Fans. Das könnte schwierig werden für Wolfsburg. Und gerade auch die Mentalität, was es bedeuten könnte, auf Platz 15 zu kommen, ist natürlich auch da. Hat denn Steffen Baumgart was angepasst in der Winterpause? Also oder ist irgendwas verändert worden an der Mannschaft? Oder ist das im Grunde sozusagen immer noch derselbe Haufen, der da sowieso die ganze Saison schon rumstrolcht, sage ich mal so? Also ich glaube, zum Großteil ist es wirklich noch eine eingeschworene Mannschaft, die auch schon die Hinrunde bestreiten durfte. Aber ich glaube, die Rückrunde hat in dem Sinne gut getan, dass man sich nochmal auf einige Schwachstellen fokussieren konnte. Und wir haben ja gesehen, der Start in die Rückrunde war schon mal erfolgreicher als der in die Hinrunde. 4 Siege hat der SC Paderborn in dieser Saison bisher eingefahren, davon 2 in den letzten 4 Spielen. Allerdings waren die letzten 4 Spiele auch Niederlage, Sieg, Niederlage, Sieg. Also folgt doch am Sonntag wieder eine Niederlage, oder nicht? Ja, aber man muss sich halt auch Wolfsburg angucken. Ich meine, ich bin ja auch Wolfsburg-Fan. Das darf man ja nicht vergessen. Und ich liebe diesen Verein sehr. Aber ich glaube, dass die Paderborner Mentalität, dieser Drang danach, Platz 15 erreichen zu können und mit so einem Sieg im Rücken, dass das ziemlich hart werden kann für die Wölfe. Welche Erwartungen hast du denn dann generell ans Spiel? Also wird das so sein, weil die Wolfsburger haben sich ja in der Vergangenheit sehr, sehr schwer getan, wenn eine Mannschaft tief steht. Jetzt ist Paderborn eigentlich eine Mannschaft, die eher ja, nach vorne spielt und attackiert. Wie siehst du das? Wie könnte das Spiel dann laufen am Wochenende? Das kann unterschiedlich laufen, je nachdem. Ich habe das mit der Paderborner Mentalität ja schon angesprochen. Wenn die wirklich anfangen aufzudrehen und gut nach vorne gehen, kann es halt auch sein, dass der VfL da gerade nach Standards auch wieder ein paar Probleme bekommt. Es ist halt schwer zu sagen, vor allem, weil mein Herz ja auch für beide Mannschaften schlägt. Also ich fand das Hinrundenergebnis super. Ich war, glaube ich, die Einzige, die mit dem Unentschieden total zufrieden war. Jetzt ist es natürlich so, Paderborn kann Platz 15 erreichen. Da ist natürlich der Wunsch nach einem Paderborner Sieg schon sehr stark da. Ich werde mir das Spiel angucken und gehe da ganz offen drauf zu, weil wenn ich mir da zu viele Gedanken drüber mache, dann wird das nichts. Du hast die Standardsituation, die Schwäche bei den Wolfsburgern angesprochen. Ist es denn umgekehrt überhaupt eine Paderborner Stärke? Ich weiß das ehrlich gesagt gar nicht so genau. Ich denke mal, die können, wenn sie wollen. Also das ist wirklich, ich finde, Paderborn ist ganz stark eine Mannschaft, wo ganz viel von der Mentalität abhängt, die auch ganz viel, wenn es bei denen gut läuft, dann läuft es auch gut. So bei Wolfsburg kann es mal passieren, okay, die hatten jetzt mal ein gutes Spiel, aber danach weiß man nicht. Man hat das ja auch gesehen, diese ganzen Aufstiege nacheinander weg, das hat ihnen ja keiner zugetraut. Das ist, glaube ich, auch so eine große Mentalitätssache. Und ich glaube, wenn die Paderborner merken, wo Schwachstellen sind, könnten sie die auch schnell ausnutzen. Du hast gesagt, du bist ja auch mit grün-weißem Herzen gesegnet, sagen wir es mal so. Wie bewertest du denn die aktuelle Situation in Wolfsburg? Ja, schwierig. Alles sehr schwierig. Ist natürlich nicht schön, wenn man 2 Mannschaften in der Bundesliga hat und die eine ist Platz 17 und bei der anderen hat man auch das Gefühl, Jungs, reißt euch doch mal zusammen. Es geht gerade ziemlich nach unten. es ist nicht schön, auch beim Spiel jetzt gegen die Hertha, das war, es ist schwierig. Es ist, machst du dir Sorgen um den VfL? Ja, auch. Mach mir Sorgen. Das macht es halt natürlich noch schwieriger, dass ich jetzt natürlich Paderborn den Sieg wünsche, weil ich mir andererseits auch denke, in Wolfsburg 3 Niederlagen zum Start der Rückrunde ist jetzt auch nicht schön. Dann spielen wir doch mal zum Ende hin das Spielchen Was wäre wenn? Und zwar für beide Mannschaften. Und du sagst mir mal deine Einschätzung. Was wäre wenn bei einem Sieg für Paderborn am Sonntag? Was wäre dann in Wolfsburg? Ich glaube, dann würde es wieder ziemlich viel diskutiert werden, woran es denn jetzt lag. Ich glaube jetzt nicht, dass dann auch gleich so eine Trainerdiskussion ausgelöst wird, was ich persönlich auch gar nicht so gut fände. Ich weiß noch nicht, wie ich Glasner beurteilen soll, aber ich finde dieses schnelle Trainer einfach weg, weil läuft gerade nicht gut. Das ist nicht immer die richtige Lösung. Ich finde gerade bei Paderborn, wir stecken so gesehen tabellentechnisch immer noch unten drin, aber es hilft auch, dass der Trainer nie angezweifelt wird. Das hilft der Mannschaft, eine gewisse Stabilität zu wahren. Was wäre also, wenn Paderborn am Sonntag gewinnt? Was wäre dann in Paderborn? Es würde bestimmt einen gewissen Aufschwung geben. Wenn dann auch noch Bremen und Mainz verlieren, wären wir 15. Und es würde tatsächlich wieder so etwas wie Hoffnung geben. Was wäre bei einem Unentschieden für beide Mannschaften? Ja, ich glaube, für Paderborn würde da sich jetzt an sich nicht viel ändern. Ich meine, man weiß ja um die Situation. Wir sind die Mannschaft, bei denen immer noch die meisten sich sicher sind, dass wir halt absteigen. Und das ist ja auch okay. Ich habe ja auch schon bei unserem letzten Interview gesagt, wenn sie absteigen, ist in Ordnung, finde ich jetzt nicht traurig. Aber wenn sie Klassenerhalt schaffen, dann wäre das phänomenal. Und das ist sich Paderborn natürlich auch bewusst. Ich möchte halt nur nicht, dass sie sich blamieren groß. Aber das, finde ich, haben sie auch in der Hinrunde schon nicht. Unentschieden für Wolfsburg, was wäre da dann? Was würde dann folgen aus deiner Sicht? Ich glaube, für Wolfsburg würde dann gar nicht so viel folgen. Die würden dann vielleicht erstmal noch aufs nächste Spiel gucken wieder. Und danach würde sich vielleicht eher was richten. Ich glaube, schlimmer wäre für Wolfsburg wirklich eine Niederlage. Und bei einem Wolfsburger Sieg, was würde sich tun in Wolfsburg bzw. in Paderborn? Was wäre dann? Ja, für Wolfsburg wäre es halt so, dass sie den Hinrundenstart nicht komplett versaut hätten mit 3 Niederlagen, sondern hätten dann wieder einen Sieg und vielleicht auch ein bisschen Aufschwung. Und für Paderborn wäre es wahrscheinlich tatsächlich wie auch beim Unentschieden. Wir stehen da unten, das ist uns allen klar. Wir sind Abstiegskandidat Nummer 1, aber wir wollen halt uns gut präsentieren wenigstens. Aber für Paderborn wäre es, glaube ich, tatsächlich ein bisschen weniger schlimm als für Wolfsburg. Gemeint hast du natürlich die Rückrunde, gehe ich mal von aus. Genau, Rückrunde, so. Dann sag doch mal, aber ich kann es mir schon fast denken, deinen Tipp. Ah, ich hoffe auf 2-0 für Paderborn. Ja, das hoffen wir natürlich nicht, aber bei Pia Palmann schlägt halt noch so ein blau-schwarzes Herz mit in der Brust und darüber habe ich mit ihr gesprochen, über das Spiel unserer Wölfe am Sonntag gegen Paderborn, was da auf die Wolfsburger zukommen wird und ich danke dir für das Gespräch. Sehr gerne. Der Eintracht Braunschweig-Witz der Woche. Was ist eine Gruppe von Eintracht Braunschweig-Fans im Rentenalter, die am Samstagvormittag mit Stöckern im Wald unterwegs ist? Ja klar, The Nordic Walking Dead. Faninfos. So, wir haben auch natürlich auch wieder heute im Wölferadio ein paar Faninfos für euch. Das betrifft vor allen Dingen die Auswärtsfahrten und da übernimmt mal der Stefan. Ja, also zum Auswärtsspiel nach Hoffenheim bietet Fanfahrten Wolfsburg wieder einen Bus an, genauso wie zum Auswärtsspiel nach Leverkusen. Also wer Lust und Zeit hat, einfach bei Fanfahrten melden. Plätze sind frei. Die nehmen auch wirklich jeden mit. Die nehmen auch jeden mit. Ja, so ist das schön. So muss es sein. Die nehmen da irgendwie jeden. Da. Ja, das ist auch gut. Nee, sehr schön. Ja, ansonsten, was haben wir noch für Infos für euch? Paderborn, Kartenvorverkauf am Sonntag ist beendet in Wolfsburg, aber ob eine Gästekaste aufmacht überhaupt, vermutlich ja, gehe ich mal von aus, da wird das Spiel, aber da muss dann quasi mal auf der kommen kommen noch heute im Laufe des Tages noch ein paar Infos, unter anderem auch über die Fanbetreuung des VfL. Und ja, Europa League Malmö, da gibt es ja auch die entsprechenden Fahrten noch. Da kann man sich auch nochmal schlau machen. Unter anderem die Schlemmerbrüder fahren da auch. Europapokal. Und ja, für Leute, die Karten bestellt haben, ich habe schon eine Nachricht bekommen, dass da jetzt irgendwie das Geld eingezogen wird. Also das läuft, das sollte eigentlich alles dann hoffentlich laufen. Du guckst so, Stefan, wolltest du was ergänzen? Ja, wichtig ist, Arsch hoch zum Heimspiel gegen Malmö kommen. Korrekt, da gibt es auch noch Bedarf, logischerweise. Aber das, da weisen wir dann auch nochmal separat vorher hin. Und natürlich, was ich auch noch sagen möchte, ist, Wölfe Radio Arena Live ist am Sonntag in Paderborn natürlich wieder am Start. Meine Wenigkeit und der liebe Malte sind in Ostwestfalen und werden euch das Spiel mit der grün-weißen Brille natürlich wieder zu Gemüte führen. Und ja, falls ihr es nicht nach Paderborn schafft, gerne einschalten und dann seid ihr wieder mit dabei. Der VfL Podcast. Wölfe Radio heute aus dem Fansaal des VfL Wolfsburg, nachdem wir kurzfristig wegen der Baustelle unten umziehen mussten, aus dem Supporters-Container. Kleine Info, ihr habt offensichtlich vorhin irgendwie einen Bagger an eine Stromleitung gekappt und deswegen sind die Jungs da unten ordentlich am Rödeln, damit hier nicht alles im Dunkeln sitzt. Wir sitzen hier schön warm und gemütlich im Hellen und ja, habe mich sehr gefreut über meine beiden Gäste, war auch, glaube ich, eine sehr, sehr ausgiebige Diskussion zu den verschiedensten Themen hier rund um den VfL Wolfsburg. Deswegen bedanke ich mich ganz herzlich beim Stefan. Immer wieder gerne. Und beim Timo. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Ja, beide waren hier zu Gast. Wenn ihr gerne mal zu Gast sein wollt, gerade auch dann in den kommenden Wochen, einfach melden lenny@lennynero.de. Da machen wir dann mal ein schönes Terminchen aus und dann könnt ihr auch hier mal einen mitschnacken. Und ansonsten bin ich natürlich darauf angewiesen, dass ihr mir immer erzählt, wie ihr es denn so gefunden habt. Hat euch das gefallen, was wir hier so im Wölfe Radio erzählt haben? Und ja, das könnt ihr natürlich tun beim Wolfsblog in den Kommentaren, aber auch natürlich bei Social Media, Facebook etc. Oder ich sage ja auch immer, schickt mir Rauchzeichen. Jetzt wollen wir natürlich hoffen, dass wir in Paderborn ordentlich die Punkte einsacken. Und ja, das wird schon hinhauen. Ne? Und deswegen sage ich ganz ehrlich, und das wisst ihr ja auch, was ich immer sage am Ende, bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht. Mein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort sehe. Kann nur schwer beschreiben, wie es mir dann geht. Lies in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur du. Immer nur du. Immer nur du. Nur der VfL. Für Wolfsburg mein Verein. Und ich bin mir sicher, das wird ewig so sein. Lass die anderen reden, ist doch egal. Wir stehen zusammen, als wär's das letzte Mal. Immer nur der Fall.